According to ecumenical protocol, the Eastern Orthodox would be first in order, as they are, of course, first in priority in the Catholic Church's ecumenical responsibility. The legate and ecumenical officer of the Eastern Diocese of the Armenian Church in America and president of the National Council of Churches in America. Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Lesung eines neuen Videos von Jörg, Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Heute habe ich mir vorgenommen, den fünften Teil des Buches Die Heiligen Väter von Alberto Rivera einzulesen. Ich hatte gestern schon den vierten eingelesen, am Sabbat, und heute am Sonntag ist genauso schönes Wetter. Und mein Kunde, zu dem ich Weinprobe machen musste, hat mich versetzt. Deswegen sitze ich zu Hause und dann kann ich viel besser für den Herrn arbeiten als für das blöde Antichristensystem. Von daher lese ich den fünften Teil ein und werde auch in diesem Teil wieder den letzten Teil dieses Mal von A Lamp in the Dark, eine Lampe im Dunkeln, des Films einblenden, während ich lese. So habt ihr den ganz gesehen, wenn auch ohne Ton, aber den könnt ihr euch dann ja selbst anschauen, ist halt in Englisch von Chris Pinto. Sollte man wirklich gesehen haben. In den nächsten Teilen gibt's dann den nächsten Teil, The Tares and the Wheat. Gut. Für diejenigen, die mitlesen im PDF, ich bin auf Seite 44 im PDF, im unteren Abschnitt, der drittletzte Paragraph, und fange da an, jetzt weiterzulesen. Wir wollen sehen, wie Satan seinen Plan verwirklichte. Damit hatte ich ja letztes Mal abgeschlossen mit diesem Satz, und der ist ja ganz gut, um eine neue Lösung anzufangen. Vor allem benutzte er dazu Semiramis. Sie war eine schöne und starke Hexe und ihm völlig ergeben. Sie war immer bereit, seine Ideen aufzunehmen und umzusetzen. Als erstes führte sie einen Aufstand gegen Gottes Gebot der Heirat. Als Deckmantel für Ehebruch, Hurerei, Sodomie gründete sie das Zölibat. Daraus entstand dann später das römisch-katholische Zölibat. Es wurde behauptet, damals wie heute würde der Priester dadurch in den Heiligenstatus gehoben. Man glaubte auch damals schon, dass die Ehelosigkeit höher ist als die Heirat. Ihr könnt immer zu meinem Buch zurückgehen, von Babylon nach Rom, von Alexander Hislop, um das auch da nochmal intensiver nachzulesen, als Alberto uns das hier erklärt. Aber wir lesen schließlich im Wort Gottes, in der Bibel, im 1. Timotheus, Kapitel 4, Verse 1 bis 3, Zitat: Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten manche vom Glauben abfallen werden, indem sie auf betrügerische Lehren von Dämonen achten, durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Die verbieten, zu heiraten und gebieten, sich von Speisen zu enthalten, die Gott geschaffen hat, zur Annahme mit Danksagung für die, welche glauben und die Wahrheit erkennen. Ende Zitat. Im babylonischen Tempel gab es Frauen, gleich den Nonnen, die allerdings Prostituierte waren. Sie dienten den Priestern. Eine Anmerkung des Übersetzers folgt hier. Kardinal Dei sagte, dass den Schleier nehmen einfach eine andere Weise war, eine öffentliche Prostituierte zu werden. Also mit anderen Worten, eine Nonne, ja, die den Schleier nimmt. Der Kardinal Dei sagte, dass den Schleier nehmen einfach eine andere Weise war, eine öffentliche Prostituierte zu werden. Und die Unmoral, die in den Nonnenklöstern im 9. Jahrhundert und auch später herrsche, unbeschreiblich war. Im 15. Jahrhundert wurde ein Geistlicher entdeckt, der an die 11.000 Frauen hielt. Zu dieser Zeit wurden die Priester bekannt als die Ehemänner aller Frauen. Ende von dieser Anmerkung des Übersetzers. Und da bin ich ja auch früher schon mal drauf mit eingegangen, und wer da ein bisschen mehr drüber wissen will, sollte das Buch lesen, Die Frau und das Tier von Dave Hunt. Da gibt es Stellen in dem Buch, sehr deutlich beschrieben darüber, und auch meine englische Lesung Babylon Mystery Religion geht da auch ein bisschen drauf ein, und etliche Lesungen früher von Tom Press gehen da drauf ein. Wenn man Englisch kann, sollte man so etwas nachlesen. Aber viele Nonnen sind tatsächlich Prostituierte in den Klöstern für die Priester, und wie viele unangegebene Kinder dort gestorben sind. Da gibt es ja unter anderem auch die Geschichten aus der spanischen Inquisition, als man die aufgelöst hatte nach den Napoleonischen Kriegen im 19. Jahrhundert. und sie da in Spanien die Klöster aufgedeckt haben und geheime Gänge zwischen den männlichen und weiblichen Klöstern entdeckt hatten und in den geheimen Gängen tausende von Babyleichen gefunden haben. Der Abfall in der römisch-katholischen Kirche ist unbeschreiblich. Nun aber Nimrod änderte seine Regierungsweise langsam aber sicher in eine Tyrannenherrschaft um, da er keine andere Möglichkeit sah, die Menschen vor der Furcht Gottes abzuwenden. Sie folgten seiner Entschlossenheit bereitwillig und fingen an, einen Turm zu bauen. Dieser Platz wird nun Babylon genannt. Nach seinem Tod, also Sem, ein Sohn Noahs, trauerten die Menschen sehr um Nimrod. Ja? Also Sem, ein Sohn Noahs, tötete Nimrod, das wissen wir aus von Babylon nach Rom. Und nach seinem Tod trauerten die Menschen sehr um Nimrod. Das war die Chance für Semiramis. Sie behauptete, er sei nun der Sonnengott, in ihrer Sprache Baal. Satan benutzte Nimrods Tod zu seinen Gunsten. Nachdem er Semiramis hatte verkünden lassen, dass Nimrod der Sonnengott sei, ließ er sie das Menschenopfer einführen. Sie erhob sich selbst auch zur Göttin und wollte von nun an, dass ihr und dem Moloch Kinderopfer dargebracht würden. Ein Kreuz wurde in die Kinderbrust geschnitten und das Herz als Opfergabe entnommen. Semiramis fand immer mehr Gefallen an diesen Grausamkeiten und sie wurde die Verkörperung des Bösen. Als sie schwanger wurde, behauptete sie, dass sie ihren Sohn auf übernatürliche Weise empfangen habe und dass sie noch Jungfrau sei. Sie kannte die Prophezeiung sehr genau, die besagt, dass der kommende Messias von einer Jungfrau geboren werden sollte. Diese Wahrheit war von frühester Zeit an bekannt, auch bei den Heiden. Sie gebar den Sohn und nannte ihn Tammuz. Und jedem erzählte sie, er sei der wiedergeborene Nimrod und nannte sich mütterliche Jungfrau. Bald tauchten überall Statuen auf, die sie mit ihrem kleinen Sohn auf dem Arm darstellten. Es entwickelte sich eine Religion, in der nicht nur das Kind, sondern vor allem die Mutter angebetet wurde. Und wie gesagt, wer zweifelt an den Dingen, die Alberto Rivera hier erzählt, der muss nur meine Buchlesung von Babylon nach Rom verfolgen und findet das alles bestätigt. Um ihre Untertanen kontrollieren zu können, erdachte sie sich den Beichtstuhl. Das Volk war gezwungen, bei der Beichte alles Unrechte zu gestehen. Sie mussten den Priestern wohl oder übel vertrauen. Ja, mit anderen Worten, sie geben ihr Schicksal den Priestern in die Hand. Dadurch machen sie sich erpressbar und das ist genauso wie heute. Das ist durch die Jahrhunderte durch dasselbe geblieben. Allerdings hatten die Menschen auch Angst vor den Priestern. Angst vor Erpressung. Satan liebte die Beichtstühle und würde sie auch in Zukunft benutzen, um Menschen in der Hand zu haben. Wir erinnern uns an einige Stellen aus dem Buch von Babylon nach Rom, wo wir wissen, dass viele Könige, oder auch in Herrscher des Bösen und in anderen Lesungen, die ich gemacht habe, dass viele Könige und Herrscher als Beichtväter Jesuiten haben. Und auch in einem meiner nächsten Bücher, die verborgene Geschichte der Jesuiten, wird darauf eingegangen. Ein ganz interessanter Fall ist für jemanden, der sich damit gerne mal beschäftigen möchte, Père de la Chaise, Beichtvater von Louis XIV, dem sogenannten Sonnenkönig, dem Louis XIV. Kann ich euch mal sagen, wer sich dafür interessiert, soll sich das mal angucken. Ist eine sehr interessante Geschichte, wie Père de la Chaise es geschafft hat, Louis XIV. So im Kopf umzudrehen, dass er das Edikt von Nantes aufgehoben hat und gegen die Protestanten wieder vorging. Ich gehe jetzt hier nicht ins Detail, macht eure eigene Nachforschung, aber das ist spannende Geschichte. Nun, auch der Tod durch Kreuzigung, fährt Alberto hier im Buch fort, war Semiramis Idee. Ursprünglich waren Kreuze okkulte und magische Symbole für Glück und Gesundheit, zum Beispiel in Ägypten das Ankh-Kreuz, ein Kreuz mit einer Öse am oberen Teil. Semiramis ließ verkünden, dass ihr Sohn der Heiland sei und verlangte die Anbetung der Statuen. Satan benutzte die Bildnisse ebenfalls, um auch in der Zukunft Millionen von Menschen zu verführen. Das alles wurde nur vorbereitet, um beim ersten Kommen des Herrn Jesus Gott einen Strich durch die Rechnung zu machen. Man sieht, dass Götter und Göttinnen nur erdacht wurden, um die Menschen in Schach zu halten. Nichtsdestotrotz sind diese Fantastereien durch die Mythologie populär geworden und haben sich über die ganze Welt verbreitet. Alles ist auf das babylonische Volk begründet. Semiramis, Nimrod und Tammuz wurden als heilige Familie betrachtet und Semiramis selbst als Himmelsgöttin bekannt, damit sie die Welt verführt durch betrügerische Zeichen. Satan gebraucht seine Macht durch alle Zeiten der Menschheitsgeschichte, an verschiedenen Orten und in unterschiedlichen Formen. Diese Phänomene werden Wunder genannt. Er hat sich für jede Rasse und jede Nation etwas Spezielles ausgedacht. Jedes Land hat ihren eigenen Heiligen und ihre Jungfrau. Offenbarung 18, Verse 2 und 3. Und er rief mit starker Stimme und sprach: Gefallen, gefallen ist Babylon die Große und ist eine Behausung von Dämonen geworden und ein Gefängnis jedes unreinen Geistes und ein Gefängnis jedes unreinen und gehassten Vogels. Denn von dem Wein der Wut ihrer Unzucht haben alle Nationen getrunken und die Könige der Erde haben Unzucht mit ihr getrieben und die Kaufleute der Erde sind durch die Macht ihrer Üppigkeit reich geworden. Ende Zitat. Satan hat die Macht, eine Statue sich bewegen und ein Abbild sprechen zu lassen. Er tat das in der Vergangenheit und er wird es auch in Zukunft tun. Die Wunder werden das Volk verführen und ihre Seelen für immer vernichten. Geht mal zurück in Kapitel 7, das letzte Kapitel von Babylon nach Rom von Alexander Hislop, wo ich auch spreche von dem Bild des Tieres. Und dann schaut euch mal solche Geschichten an, wie die Erscheinung der Fatima und diese ganzen Marienerscheinungen mit weinenden Marienstudien und so weiter und so, Statuen und so weiter. Das ist alles nur ein, zwischen Anführungszeichen, Wunder von Satan, Lug und Betrug. Es gibt keine anderen Götter als den einen Gott. Alle anderen Götter sind nur erhobene mythologische Figuren oder Personen zu Gott erhoben. Aber es gibt nur einen wirklichen Gott. Und es wurde ihm gegeben, dem Tier des Bildes Odem, also Atem, zu geben, sodass das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Ich sah aus dem Mund des Drachen, aus dem Mund des falschen Propheten, drei unreine Geister kommen, wie Frösche. Denn es sind Geister von Dämonen, die Zeichen tun, die ausziehen zu den Königen des ganzen Erdkreises, sie zu versammeln zu dem Krieg des großen Tages Gottes, des Allmächtigen. Offenbarung 13, Vers 15 und 16, Offenbarung 16, Verse 13 und 14. Solche Zeichen und Visionen zeigen sich auch in den heidnischen Religionen und im Katholizismus. Es gibt die Wunder von Fatima, von Lourdes, Bistrica, Medjugorje. Besonders in der jetzigen Zeit, wo sich das zweite Kommen des Herrn Jesu nähert, werden diese Wunder dazu benutzt, um das Volk gefügig zu machen und von der Wahrheit abzulenken. Die Madonnenerscheinung von Fatima ist ein politisch stark genutzter Trick des Vatikan. Die Madonna prophezeite ihren Anhängern die Bekehrung des russischen Volkes zum Katholizismus, wenn sie für den Frieden beten. Im Alten Testament wird berichtet, dass Gott ein Volk erschuf, das denen, die in satanischer Finsternis leben, ein Licht sein sollen. Dieses Volk verkörperte ihn. Sie hießen Kinder Israel. Gott ließ zu, dass sie 400 Jahre in Ägyptens Gefangenschaft waren. In dieser Zeit bauten sie dem Pharao reiche Städte. Daher setzten sie Arbeitsaufseher über es, um es mit den Lastarbeiten zu drücken. Und es baute für den Pharao Vorratsstädte, Piton und Ramses, 2. Moses, Kapitel 1, Vers 11. Der babylonische Götzendienst verbreitete sich auch in Ägypten und bald wurde die Verehrung der Sonne, Baals, Anbetung, Sonnenanbetung, Landesreligion. Ebenso in Japan. Man sieht die Sonne noch in der japanischen Flagge. Heutzutage aber auch in Südamerika, Inkas, Mayas, Azteken und dem Sonnengott Huitzilopochtli wurden in großer Zahl Menschenopfer dargebracht, wobei dem noch lebenden Opfern das Herz herausgerissen wurde. Nordamerika, Vater Sonne. In Europa war es die Mondanbetung. Die babylonischen Götter bekamen ägyptische Namen und die Priester der ägyptischen Tempel praktizierten die Transsubstantiation. Sie behaupteten, magische Kräfte zu haben, mit welcher sie es ermöglichen konnten, dass der große Gott Osiris sich in eine Oblate verwandelte. Sie aßen dann in einem Ritual treu ihren Gott, um ihre Seele zu ernähren. Die uns bekannten Initialen IHS standen auf den Oblaten, ein Symbol für die ägyptische Dreieinigkeit, Isis, Horus, Seb. Gott rettete Moses als Säugling, damit er die Kinder Israels aus Ägypten und weit weg vor der tödlichen Bedrohung des religiösen Okkultismus führen konnte. Als der Pharao sie nicht ziehen lassen wollte, schlug Gott das Land mit schrecklichen Plagen. Durch viele Wunder half Gott seinem Volk bei der Flucht. Er vernichtete die Armee des Pharao im Roten Meer. Auf dem Berg Sinai übergab Gott Mose die 10 Gebote. Erstes Gebot: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben, neben mir. Zweites Gebot: Du sollst dir kein Götterbild machen, auch keinerlei Abbild dessen, was oben im Himmel, was unten auf der Erde oder was in den Wassern unter der Erde ist. Du sollst dich nicht vor ihnen niederwerfen und ihnen nicht dienen, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern an der dritten und vierten Generation von denen, die mich hassen, der aber Gnade erweist an Tausenden von Generationen von denen, die mich lieben und meine Gebote halten. Gott weiß, dass hinter jedem Gegenstand, welchen die Menschen anbeten, verehren und vergöttern, ein Dämon steht, der bereit ist, die Verehrung des Menschen für sich in Anspruch zu nehmen. Das ist ja eben gerade die Gefahr, wenn man sich heutzutage in eine römisch-katholische Kirche begibt und da der Eucharistie, dem Gottesdienst, folgt. Auch wenn ich es nicht weiß, ich gebe Ehre dem Gott des Katholizismus, und das ist nicht der Gott, wie sie mir lehren, der Bibel. Das ist nicht der Jesus Christus, der vor 2000 Jahren für mich am Kreuz gestorben ist, sondern das ist ihr eigener Jesus Christus, das sind ihre eigenen Heiligen der römisch-katholischen Kirche, und diese verehre ich, wenn ich an diesen Diensten teilnehme, auch wenn ich es nicht weiß. Diese Dämonen nehmen die Verehrung der Menschen für sich in Anspruch. Der Menschen, die missgeleitet sind, fehlgeleitet sind und die an diesen Ritualen, Zeremonien der römisch-katholischen Kirche teilnehmen, wieder besseres Wissen. Und die meisten ohne besseres Wissen. Für diese Leute sind Lesungen wie diese hier, dass sie merken, dass wenn sie sich an die Bibel halten, dass da drin steht, was sie tun sollen und was sie lassen sollen. Deutlicher als gerade eben, das zweite Gebot kann ja nicht sein. Das heißt also, nächstes Mal, wenn du irgendwo in eine Kirche gehst und du siehst da irgendeine Statue stehen, was ist das dann? Du sollst dir kein Götterbild machen, auch keinerlei Abbild dessen, was im Himmel, auf der Erde unter den Wassern der Erde ist. Hallo? Was ist da eine Statue in der Kirche? Doch genau das. Und nichts anderes. Wie deutlich kann man's noch sagen? Nun, als Mose starb, wanderten die Kinder Israel schon seit 40 Jahren durch die Wüste. Eine Reinigung. Ja? Die Zahl 40 steht immer für eine Reinigung in der Bibel. Gott erwählte dann Joshua, um sein Volk nach Kanaan zu führen, in das verheißene Land. Die Bewohner Kanaans waren tief im Okkultismus gefangen. Sonnenanbetung, Baalsanbetung, babylonischer Götterdienst. Und da kam das Volk Gottes jetzt auf einmal hinzu. Deswegen hat Gott ganz deutliche Gesetze gemacht, wie sie sich bei der Einnahme des Landes zu verhalten haben. Und von Anfang an ging es schief. Gott befahl Joshua, das Land einzunehmen und die Bewohner, die Sonnenanbeter, die Baalsanbeter, zu vernichten. Die satanische Religion aus Babylon hatte sich auch in Kanaan verbreitet und somit kam auch die Kraft ihrer Götter dort an und das Volk musste ihnen Kinder durch Verbrennen opfern. Ich werde diesen Satz hier mal eben ein wenig erklären. Weil, wenn man da so drüber liest, dann werden viele Leute das hören und werden sagen von, jetzt spricht er aber doch hier von anderen Göttern, ne? Die Kraft ihrer Götter, ne? Was meint denn der Jörg damit? Aber das ist die Kraft der Dämonen. Die gefallenen Engel, die zusammen mit Luzifer aus dem Himmel geworfen wurden. Diese Dämonen haben bestimmte Kräfte und können Leute besetzen. Dann spricht man von Dämonenbesetzung. Oder wenn eben einer besessen ist, wie man das im Deutschen sagt, ne? Ein Dämon hat Besitz von ihm ergriffen, er ist besessen. Deswegen gibt es solche Dinge wie Exorzismus. Nur natürlich, Exorzismus der römisch-katholischen Kirche ist nur ein Schauspiel, weil es steht in der Bibel geschrieben, Beelzebub kann Beelzebub nicht austreiben. Jesus hat Dämonen vertrieben, weil er Gott war. Er konnte es auf die richtige Art und Weise tun, sonst niemand. Die Apostel natürlich auch, die es ihm nachgemacht hatten in der Zeit, aber sonst niemand. Das, was wir heute an Exorzismus sehen, ist alles nur ein Schauspiel. Beelzebub kann Beelzebub nicht austreiben. Aber die satanische Religion, die sich in Kanaan verbreitet hatte, und somit, wie der Autor hier sagt, kam auch die Kraft ihrer Götter dort an und das Volk musste ihnen Kinder durch Verbrennen opfern, die Kraft ihrer, ich setze das jetzt mal zwischen Anführungszeichen, Götter heißt die Kraft ihrer Dämonen. Wenn dann die Priester Dämonen besetzen und Dinge von den Leuten fordern, dann tun die Leute das, genauso wie sie es heute auch tun. Sprecht euch da nur nicht frei von. Die meisten, zwischen Anführungsstrichen, Gläubigen sind ihren, zwischen Anführungsstrichen, Vätern, Priestern hörig und tun alles, was die ihnen sagen. Und das Furchtbare ist, dass sie meistens dabei sogar noch denken, dass sie dem Gott der Bibel einen Dienst erweisen. Es gab Kriege zwischen den Kanaitern und den Kindern Israels. Doch mit der Zeit wurde Gottes Volk der Kriege müde. Sie gaben nach und passten sich an. Das heißt, sie gaben nach und schlossen Kompromisse. Ja, sie vermischten sich sogar mit den Bewohnern des Landes und dienten ihren Göttern. Sie gönnten den Dämonen. Sie dienten den Ministern Satans. Wie heißt es so schön in der Bibel? Und das ist kein Wunder, denn der Satan selbst verkleidet sich in einen Engel des Lichts. Es ist also nichts Besonderes, wenn auch seine Diener sich verkleiden als Diener der Gerechtigkeit. Aber ihr Ende wird ihren Werken gemäß sein, wie wir im 2. Korintherbrief, Kapitel 11, Verse 14 und 15 nachlesen können. Und das ist genau das, was eben auch hier passierte. Die Israeliten gaben nach und passten sich an. Sie vermischten sich sogar mit den Bewohnern des Landes und dienten ihren Göttern, ihren Dämonen, ihren, wie es die Bibel hier sagt, den Dienern der Gerechtigkeit, ja? Als die sich die Diener des Satans vortun. Aber Gott ließ sich nicht spotten und sorgte dafür, dass sein Volk zur Strafe in Gefangenschaft geriet. Viel Leid kam über Israel, aber Gott ließ es zu, bis sie Buße taten und ihre Sünden Viel Leid kam über Israel, aber Gott ließ es zu, bis sie Buße taten für ihre Sünden und umkehrten. Gott gab ihnen den Propheten Hesekiel als neuen Führer. Aber es gibt immer ein paar Unverbesserliche, die nichts dazu lernen. Gott zeigte in Hesekiel 70 Älteste die Dinge taten, die Gott ein Greuel sind. Erstes Greuel. Sie verbrannten weiter heimlich Weihrauch in der Dunkelheit. Sie vergötterten die Bilder unreiner Tiere und allerlei Götzenbilder. Sie gehörten einer Geheimgesellschaft an, ähnlich den Masonen, also Freimaurer. und 70 Männer von den Ältesten des Hauses Israel standen davor, und Sanja, der Sohn Schaffans, stand mitten unter ihnen. Und jeder hatte ein Räucherfass in seiner Hand, und der Duft einer Weihrauchwolke stieg empor. Und er sprach zu mir: Hast du gesehen, Menschensohn, was die Ältesten des Hauses Israel im Finsteren tun, jeder in seinen Bildkammern? Denn sie sagen: Der Herr sieht uns nicht, der Herr hat das Land verlassen. Hesekiel, Kapitel 8, Vers 11 und 12. Zweites Gräuel. Als zweites zeigte Gott Hesekiel Frauen, die Tammuz beweinten. Und er brachte mich an den Eingang des Tores am Haus des Herrn, das nach Norden weist, und siehe, dort saßen Frauen, die den Tammuz beweinten. Und ein drittes Gräuel. Dann brachte Gott ihn in den inneren Vorhof des Tempels, und dort, am Eingang des Tempels des Herrn, standen zwischen Vorhalle und Altar 25 Männer, mit dem Rücken zum Tempel und ihren Gesichtern nach Osten gewandt, warfen sie sich anbetend vor der Sonne nieder. Baals Anbetung. Und er brachte mich in den inneren Vorhof des Hauses des Herrn, und siehe, am Eingang des Tempels des Herrn zwischen der Vorhalle und dem Altar standen etwa 25 Männer, ihre Rücken gegen den Tempel des Herrn und ihre Gesichter nach Osten gerichtet. Und sie warfen sich nach Osten hin anbetend vor der Sonne nieder. Weil die Propheten das Volk Israel ständig zur Buße aufriefen, hassten sie diese. Sie töteten viele dieser Propheten in einem Aufstand. Nachdem das Buch des Propheten Malachi geschrieben war, schwieg Gott 400 Jahre lang. In dieser Zeit bereiteten die jüdischen Priester die Opfer nach dem Gesetz Mose, jedoch waren sie mit ihrem Herzen nicht bei der Sache. Das Ganze wurde zu einer religiösen Farce. Durch den Okkultismus betrogen, verwarfen viele Israelis ihre Stammväter und entfernten sich von Gott. Sie waren in einem religiösen System gefangen, so wie die Menschen zur Zeit Semiramis. Tom Fress hat gestern Abend während unserer Bibelstudie einen wunderbaren Satz gesagt, der lautet: Katholizismus ist der Judaismus der Heiden. Da muss man jetzt ein bisschen drüber nachdenken, um es zu verstehen. Aber Judaismus, da sprechen wir ja nicht von, ich will jetzt mal sagen, Tora-treuen, nur dem Alten Testament gehorchenden und danach lebenden Juden. Da sprechen wir nicht von. Mit Judaismus sind diejenigen gemeint, die eben unter dem babylonischen Einfluss leben, das heißt die Talmudisten. Die Juden zu der Zeit und die Pharisäer und Schriftgelehrten zu der Zeit Jesus Christus schon und heute nicht viel anders. Und das sind ja wohl mehr als 90% der sogenannten Juden. Na? Katholizismus ist Judaismus der Heiden. Wir folgen in unserer westlichen Gesellschaft heute hauptsächlich dem sogenannten Christentum, das im Grunde nichts anderes ist als babylonische Lehre. Rom hat seine Wurzeln in Babylon. Das erklärt Alberto Rivera in diesem Buch, das erkläre ich in der Lesung von Babylon nach Rom. Das müsste inzwischen jedem deutlich sein. Und wir Heiden, also wenn man nochmal den Unterschied nimmt zwischen Juden oder das Volk Israel an der einen Seite und die Ungläubigen, die Gentiles, die Heiden auf der anderen Seite, das wir im Grunde sind. Für uns ist der Katholizismus das, was für die Israeliten oder die Juden zur Zeit Christi Geburt und davor eben das Judentum war. Genau so korrumpiert. Ich hoffe, das ist verständlich geworden. Tom hat das sehr schön so ausgedrückt. Auf jeden Fall kommen wir hiermit zum letzten Teil, also zum Schluss dieses Teils, den ich hier gerade in dem Buch vorgelesen habe, und wenden uns jetzt dem nächsten zu. Und dieser nächste Abschnitt des Buches fängt auf Seite 49 an und heißt die Apokryphen. Und da gibt es viele Leute, die gar da gerne drüber diskutieren wollen, aber ich diskutiere da nicht drüber. Weil die Apokryphen sind eine Inspiration Satans. Die Apokryphen sind eine Serie falscher heiligen Schriften und er ließ sie schreiben, um damit die Bibel zu zerstören. Beim Lesen und Vergleichen der Apokryphen und der anderen Bücher der Bibel entsteht so ein Widerspruch, dass der Gläubige völlig verwirrt wird. Und das ist genau, was Satan tut. Verwirrung stiften. Er gibt euch 150 verschiedene Bibelversionen und ihr glaubt alle, jede einzelne davon ist das wahre Wort Gottes? Nein, es gibt nur eine wahre Bibel. Und entweder hält man sich daran oder man ist eben falschen Bibeln am Nachlaufen. Verwirrung, das ist genau das, was die Jesuiten seit ihrem Bestehen 1540 am Stiften sind. Nichts anderes. Und Menschen lassen sich gerne verwirren. Auf dem römisch-katholischen Konzil von Trient in 1546 wurden die Apokryphen offiziell erlaubt. Und zwar als von Gott inspirierte Bücher. Ja, man muss nur mal fragen, welcher Gott? Welcher Gott inspirierte denn das Konzil von Trient? Nicht der Gott der Bibel, aber der Gott dieser Welt. Das Buch Makkabäer war einer jener Schriften, aus dem der Gedanke des Fegefeuers entsprang. So, ist das Fegefeuer biblisch? Nein. Ist dann das Buch Makkabäer biblisch? Nein. Apokryphen. Verwirrung. Bitteschön. 1611 wurde ein gewisser König Jakobus in England auserwählt, die Bibel aus dem Lateinischen zu übersetzen. Das erforderte höchste Aufmerksamkeit der Jesuiten, die der englischen Kirche zur Seite gestellt waren. Aber Gott in seiner vollkommenen Gnade bewahrte sein geschriebenes Wort. Man war nicht in der Lage, Gottes Wort so zu verändern, wie es ursprünglich geplant war. Später wurden die Apokryphen durch den Einfluss der Jesuiten in das Original der King James Übersetzung eingegliedert. Martin Luther erkannte die Apokryphen als sehr hilfreich an. Als dieser Betrug durch wahre Christen aufgedeckt wurde, verbannte sie die Apokryphen aus ihrer protestantischen Bibel. Die Ausgabe von 1611, also der autorisierten Version der König James, König Jakobus Bibel von 1611, wurde in der heutigen Zeit neu aufgelegt und enthält durch die Jesuiten auch wieder die Apokryphen. Und dann gibt es auch noch die neue King James und dann gibt es die neue internationale Version und die NASV und RSV und RSB und ich kann die gar nicht alle aufzählen, all diese korrumpierten Bibeln. Satan ist immer bei der Arbeit, damals wie heute. Im Lauf der Jahrhunderte wurden immer neue religiös inspirierte Anschauungen für das Volk herausgegeben. Die Liturgie. Das sind religiös maskierte Zeremonien, vorwiegend der am Altar gehaltene Teil, die das Volk vor der Heiligkeit ihrer religiösen Führer überzeugen soll. Und das kanonische Recht, ein Bündel religiöser Vorschriften, das sind menschliche Gesetze. Zitat, vergeblich aber verehren sie mich, indem sie als leeren Menschengebote lehren. Aus Markus, Kapitel 7, Vers 7. Und auch die Dogmen. Die Wahrheit des Vatikan. Richtlinien, die streng befolgt werden müssen. Menschliche Gesetze. Der Vatikan nimmt es sehr ernst mit der Erhaltung der oben genannten Punkte. Ich muss da eben zufügen, der Vatikan sagt, dass nicht die Bibel alleine das Wort Gottes ist und die Lehre der römisch-katholischen Kirche ist, sondern die Bibel und Tradition. Und die Tradition steht über der Bibel. Hallo! Kompromiss! Wo du bist? Ja, genau. Tradition steht über dem Wort Gottes. Menschengemachte Tradition ist wichtiger als das Wort Gottes. Als Katholik muss ich das glauben und dem folgen. Dann folge ich doch nicht mehr dem Gott der Bibel. Der sagt doch genau das Umgekehrte. Die katholische Kirche erteilte eine einstweilige Erlaubnis, einen Teil ihrer eigenen Anschauungen zu veröffentlichen, um damit den Zugang zur ökumenisch-charismatischen Bewegung zu erhalten. Dies geschieht natürlich, wie wir schon gesehen haben, mit dem Hintergedanken, diese christlichen Glaubensrichtungen zu unterwandern. Sollte sich aber jemand erdreisten, die Grundlagen ihrer Lehre zu verändern oder sich ihr zu widersetzen, so wird er für immer mit einem Fluch belegt. 400 Jahre währte Gottes Schweigen. Er offenbarte sich nach dieser langen Zeit seinem Volk, indem er Fleisch wurde. Satans Todfeind kam auf die Erde und sein Name war Jesus. Die Bibel sagt uns, dass der Heilige Geist auf Maria kam und die Kraft des Höchsten sie überschattete. Und der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Lukas Kapitel 1, Vers 35. Sie wurde schwanger und schenkte der Welt den Erlöser, den sie Heiland nannte. Die Bibel sagt, dass Josef, ihr Mann, sie nicht erkannte, was bedeutet, dass er sie nicht sexuell berührt hatte, bevor Jesus geboren wurde. Und er erkannte sie nicht, bis sie ihren erstgeborenen Sohn geboren hatte. Und er nannte seinen Namen Jesus. Matthäus, Kapitel 1, Vers 25. Nach Jesus hatten Josef und Maria auch noch andere Kinder. Etwas, was die römisch-katholische Kirche leugnet. Unter anderem können wir das nachlesen im Buch von Matthäus, und zwar Kapitel 12, 13 und auch in Johannes. Und die folgenden werde ich jetzt gleich mal vorlesen. Als er aber noch zu den Volksmengen redete, siehe, da standen seine Mutter und seine Brüder draußen und suchten ihn zu sprechen. Und da sprach einer zu ihm: Siehe, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und suchen dich zu sprechen. Ist er nicht der Sohn des Zimmermanns? Heißt nicht seine Mutter Maria und seine Brüder Jakobus und Josef und Simon und Judas? Und seine Schwestern, sind sie nicht alle bei uns? Woher hat er nun dies alles? Danach ging er hinab nach Kapernaum, er und seine Mutter und seine Brüder und seine Jünger, und dort blieben sie nicht viele Tage. Sie waren Jesu Halbgeschwister, und zwei von ihnen schrieben Briefe in der Bibel, nämlich Jakobus und Judas. Keinen der anderen Apostel aber sah ich außer Jakobus, den Bruder des Herrn. 1. Galater, Vers 19. Jesus wusste sehr wohl, dass Satan versuchen würde, Maria zu einer Göttin zu machen. In der Heiligen Schrift hat er sie darum immer Frau und nicht Mutter genannt, um sie zu schützen. Arme Maria. Dass in den folgenden Jahrhunderten viele Millionen in ihrem Namen getötet wurden, Satan Semiramis und sie zu einer Person verschmelzen würde und ihr Name Himmelskönigin sein würde, hatte sie sich bestimmt nicht erträumt. Nach der Geburt Jesu sandte Gott dem Volk Israel seinen Propheten, Johannes der Täufer. Seine Mission war es, dem Messias den Weg zu bereiten. Kleine Anmerkung: Nach 400 Jahren des Schweigens, wo es halt keine Propheten mehr gab, war das erste Wort, das gesprochen wurde, tut Buße. Buße tun bedeutet aufzuhören, das eigene Leben zu leben. Das ist eben, wenn wir wiedergeboren werden in Christus. Dann leben wir unser Leben in Christus. Wir leben nicht mehr unser eigenes Leben. Gottes Vergebung zu suchen und die getanen Sünden durch aufrichtige Reue, den Wunsch haben, nicht mehr zu sündigen und sich Gott in allem zu unterstellen, in allem, ohne Kompromisse. Johannes tadelte die religiösen Führer, weil sie Satan dienten anstatt Gott. Er nannte sie Otternbrut. Das sollte ihnen das Leben kosten. Als Jesus durch Johannes am Jordan dem Volk als Lamm Gottes vorgestellt wurde und er ihn taufte, wurde der Welt das kostbarste Geschenk aller Zeiten gegeben. Siehe das Lamm Gottes. Er stand vor seinem Volk Israel, der allmächtige Gott, der Schöpfer im Fleisch. Und die Welt hat ihn nicht erkannt. Satan versuchte schon als Kind, Jesus schon als Kind durch Herodes Armee umzubringen. Der Befehl war, alle Kinder bis zum Alter von 2 Jahren waren zu töten. Nachdem Jesus 40 Tage und Nächte in der Wüste gefastet hatte, wurde er von Satan versucht. Er wollte, dass Jesus Selbstmord beging. So könnte man es sehen. Und spricht zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln über dir befehlen, und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du nicht etwa deinen Fuß an einem Stein stößt. Matthäus Kapitel 4, Vers 6. Satan ist nicht nur ein Seelenzerstörer, er ist auch ein Mörder. Jesus führte nie Dialoge mit ihm. Er antwortete immer mit der Schrift. Jesus führte auch niemals Dialoge mit den religiösen Führern, die von Satan als Werkzeug benutzt wurden, ihn zu versuchen. Er widerstand ihnen und sprach sehr direkt. Dies soll eine Lektion für uns Christen heute sein. Matthäus 10, Vers 34. Jesus sagte, dass er gekommen sei, das Schwert zu bringen und nicht den Frieden. Er deckte die Machenschaften der Sadduzäer und Pharisäer auf und nannte sie Satanskinder, weil Satan sie benutzte, um viele in die Hölle zu ziehen. Zu dieser Zeit wurde eine Frau gefunden, die Ehebruch begangen hatte. Die Pharisäer und das Volk wollten sie steinigen und fragten Jesus nach seiner Meinung, aber nur, um ihn in eine Falle zu locken. Johannes Kapitel 8, Vers 7. Als sie aber fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen: Wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein auf sie. Und so konnte niemand die Frau töten. Jesus war ihr gnädig und verurteilte sie nicht. Er machte seine Nachfolger darauf aufmerksam, dass sie wie er gehasst, gefangen genommen, gefoltert und getötet werden würden. Wenn die Welt euch hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Bemerkung: Das erste Wort, das Jesus benutzte, als er mit seinem öffentlichen Dienst begann, war dem des Johannes des Täufers gleich. Tut Buße. Heutzutage wird dieses Wort nur noch selten in den Gemeinden gepredigt, wegen der Macht des Satans. Von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen: Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Viertes Kapitel Matthäus, 17. Vers. Jesus wusste um Satans Macht, Menschen zu verderben. Deshalb wird in der Bibel sehr viel vor der Hölle gewarnt. Satan verführt die Mehrheit der Menschen, indem er sie glauben lässt, es gäbe viele Wege zum Heil. Jesus gebot ihm Einhalt mit den Worten: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Was lehrt die römisch-katholische Kirche heute? Jesus ist der einzige Weg zum Vater, aber Maria ist der einzige Weg zu Jesus. Das steht aber nicht in der Bibel. Mit seinen Aposteln fing Jesus an, die Gemeinde zu bauen. Im Gegensatz zum Volk waren ihm seine Apostel treu. Das Volk liebte wohl seine Wunder, aber die Konsequenzen, die ein Leben mit ihm mit sich brachte, die wollten sie nicht tragen. Tausende folgten ihm und hörten seine Worte, jedoch ging es ihnen nur um Nahrung. Als Jesu Leben auf der Erde zu Ende ging, blieben nur noch 120 Menschen übrig, die sich im oberen Saal trafen, sagt die Bibel. Sie sagt uns auch, dass viele berufen, aber nur wenige auserwählt sein werden. Als es zur Verfolgung kam, verließen viele den Weg mit Jesus. In Jesus war keine Charakterschwäche zu finden, obwohl immer wieder einige danach suchten und auch heute danach suchen. Weil sie aber nichts gegen ihn finden können, verleumden und beschmutzen sie Jesus mit ihrer dreckigen Fantasie durch schmierige Filme, wie zum Beispiel Die letzte Versuchung Christi. Das hat sich damals wie heute nie geändert. Jesus hatte Macht und viel Liebe für die verlorenen Schafe des Hauses Israel. Er war kein gewöhnlicher Mensch und was er sagte, waren niemals leere Worte. Deshalb wurde er gehasst. Als die Zeit kam, da der Herr Jesus gekreuzigt werden sollte, richtete Satan ein riesiges Durcheinander unter den Menschen an. Er behängte Jesus mit den unterschiedlichsten Anschuldigungen. Doch Jesus wehrte sich nicht, sondern weinte über Jerusalem. Er war Gott, dem Vater gehorsam, erniedrigte sich selbst und begab sich in die Hände seiner Mörder. Man schlug ihn und führte ihn aus der Stadt, um das Urteil über ihn zu vollstrecken. Jesus wurde wie ein Schwerverbrecher behandelt und gekreuzigt. Eine Bemerkung: Das Kreuz war im alten Babylon ein Tötungsmittel. Semiramis hatte es sich zur Ehre Tammuz ausgedacht. Ursprünglich war es wie ein T geformt, aber im Lauf der Jahre nahm es die uns bekannte Form an. Auch bei den Römern wurde das Kreuz verwendet, um Menschen als Götzenopfer anzunageln. Und in Von Babylon nach Rom könnt ihr die Geschichte des Kreuzes nachlesen. Die ist weitaus älter als das sogenannte Christentum. Außerdem wurde es auch als Tötungsinstrument für Verbrecher benutzt. Das Kreuzsymbol war nie christlich. Und wer so unverständlich dumm ist, sich ein Kreuz umzuhängen, kann sich genauso gut einen elektrischen Stuhl, eine Axt, ein Schwert, ein Gewehr oder sonst was um den Hals hängen. Es ist nur ein Tötungsmittel, es ist kein Zeichen für Jesus Christus. Und außerdem soll ich mir ja kein Zeichen machen von etwas im Himmel, auf der Erde oder aus den Wassern unter der Erde. Nicht wahr? Das Kreuzsymbol war nie christlich. Es ist nicht christlich, es war nie christlich. Es steht in der Bibel immer im Zusammenhang mit der Opferung Christi für unsere Sünden. Das Kreuz allein hat in der Schrift keine Bedeutung. Jesus hing zwischen Himmel und Erde als Opfer für die Sünden der Menschheit. Das größte Werk der Liebe, das die Welt je gesehen hat. Er starb nur einmal für die Sünden der Welt. Ja, und wenn man in eine römisch-katholische Kirche geht und der Eucharistie folgt, dann wird Jesus wieder und wieder und wieder geopfert. Weil das eine Opfer, das der Herr für uns gebracht hat, für die römisch-katholische Kirche, nicht genug ist. Und deswegen wird jedes Mal unter dem Vorwand der Transsubstantiation mit den Worten Hoc est corpus meum, Jesus Christus, mit diesen Worten vom Himmel heruntergeholt in die Oblate und dann geopfert. Weil die römisch-katholische Kirche das eine Opfer von Jesus nicht akzeptiert. Und deswegen kann sich Papst Franziskus auch erlauben, wie er vor wenigen Monaten gesagt hat, dass Jesus am Kreuz gefehlt hat. Warum? Weil die römisch-katholische Kirche einen anderen Jesus predigt als die Bibel. Weil der Jesus der Bibel nur einmal für die Sünden der Welt starb. Und der Jesus der römisch-katholischen Kirche, tausende Male täglich über die ganze Welt verteilt, durch die Transsubstantiation in der Eucharistie wieder und wieder und wieder und wieder geopfert und getötet wird. Der Himmel verdunkelte sich für 3 Stunden und jedes schlechte Werk, das getan wurde und auch in Zukunft geschehen sollte, wurde auf das sündlose Lamm Gottes geladen. Er vergoss sein kostbares Blut, um uns von unseren Sünden reinzuwaschen. Im 9. Kapitel der Hebräer, Vers 22, lesen wir: Und fast alle Dinge werden mit Blut gereinigt, nach dem Gesetz, und ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Als Jesus sagte, es ist vollbracht, brach er die Macht Satans und kündigte den neuen Bund an. Jesus starb, wurde begraben und ist am 3. Tage auferstanden von den Toten. Das sollte das endgültig letzte und vollkommenste Opfer für die verdorbene Welt sein, nach Gottes Willen. Doch Israel opferte noch 32 Jahre weiter, bis im Jahre 70 nach Christus der Tempel zerstört wurde von Titus. Der Prinz des Fürsten, der da kommt, wie wir in Daniel 9, 26 lesen können. Damit ist nicht der Antichrist gemeint in Daniel. Nein, nein, nein, damit ist die Zerstörung von dem Volk der 10. Legion der römisch-katholischen Armee, der römisch-katholischen, sage ich schon, der römischen Armee unter der Leitung von Titus, dem Sohn des damaligen Kaisers Vespasius, gemeint. Bis im Jahre 70 der Tempel durch eben diesen zerstört wurde. Und damit erfüllte sich Gottes Prophezeiung, den Götzendienst zu beenden. Genau das, was Daniel in Kapitel 9 vorhergesagt wurde durch den Erzengel Gabriel. Aber Satan hatte seine eigenen Pläne. Er führte den Götzendienst in Form der Messe wieder ein. Eucharistie. Er benutzt sie, die Messe, um Christus als den ewig sterbenden Heiland vorzuführen. Als Jesus von den Toten auferstanden war, versprach er seinen Nachfolgern, Zitat, und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, das Erbe euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch, und er wird in euch sein. Ende Zitat aus Johannes, Kapitel 14, Verse 16 und 17. Durch den Heiligen Geist gab er ihnen, den Aposteln, die Macht von oben, dass sie widerstehen können der Macht von unten. Mit Gottes Geist konnten sie überall die frohe Botschaft der Sündenvergebung durch Jesu Tod und die Befreiung von der satanischen Todesmacht predigen. Satan wurde furchtbar zornig und ließ die Christen verfolgen. So wie Christus seine Gemeinde baut und seine Nachfolger zu sich in den Himmel nehmen wird, so ist auch Satan bestrebt, mit seiner falschen Kirche die Menschen in sein Reich zu ziehen. In Antiochien in Syrien machten Gläubige in Christo genaue Kopien der Originalschriften, um diese zu schützen, damit Gottes Wort unverfälscht weiterbestehe. Sie liebten und ehrten das Wort Gottes. Zur gleichen Zeit waren aber die bösen Mächte ebenfalls damit beschäftigt, die Schriften zu kopieren, mit dem Ziel, sie zu verändern. Man versuchte in Alexandrien durch Verfälschung die Heiligkeit Christi herabzusetzen. Beim Kopieren wurden wichtige Stellen ausgelassen. Auf diese Weise bekam Satan seine eigene Bibel, später bekannt als lateinische Vulgata, die allgemein verbreitete. Sie wurde im Konzil von Trient für authentisch erklärt, obwohl der Urtext teilweise verändert wurde. Mit Satans Weisung wurden die ersten Gläubigen verfolgt. Aber mit seinen Plänen konnte er das wahre Christentum nicht vernichten. Die Gläubigen wurden stärker und es kamen immer neue hinzu. Wenn 100 getötet wurden, standen 1000 auf. Wenn 1000 getötet wurden, standen 10.000 auf. Die Verfolgung hat nichts gebracht. Die Gläubigen wurden stärker und es kamen immer neue hinzu. Die teuflische Macht beherrschte Rom und benutzte die heidnisch-römischen Könige, um die Christusnachfolger abzuschlachten. Als die Zeit reif war, präsentierte Satan der Welt seine Version der christlichen Kirche und gab dem Heidentum ein neues Gesicht. Der Mann, den er dazu benutzte, war Konstantin der Große. Als der damalige römische Imperator starb, eigneten sich zwei Männer für den Thron, Konstantin und der römische General Maxentius. 312 nach Christus kämpfte Konstantin gegen seinen Gegner Maxentius, der zwischen ihm und dem Thron des römischen Imperiums stand. Während dieses Kampfes sandte Satan Konstantin die Vision des Kreuzzeichens mit den Worten: Unter diesem Zeichen wirst du siegen, in hoc signo vinces. Aber wie wir im ersten Brief der Timotheus Kapitel 4, Vers 1 lesen können, steht: Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten manche vom Glauben abfallen werden, indem sie auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen achten. Konstantins Truppen, und wir sprechen jetzt hier von der Schlacht an der Milvischen Brücke, Konstantins Truppen wurden durch eine Armee satanischer Kräfte verstärkt. Sie halfen ihm, seine Feinde zu besiegen, und Konstantin behauptete, seine Bekehrung zum Christentum sei das Resultat dieses Kampfes und der Kreuzesvision. In den Jahren 311 bis 313 nach Christus erklärte er seine Toleranz dem Christentum gegenüber und beendete die Christenverfolgung. Und diese Christenverfolgung zwischen 303 und 313 nach Christus wird in der Offenbarung auch mit den 10 Tagen Trübsal schon vorher erklärt, als Johannes das im Jahre 95, 96 nach Christus auf der Insel Patmos in Verbannung schreibt. Im Jahre 313 nach Christus erklärte er seine Toleranz dem Christentum gegenüber und beendete die Christenverfolgung. Diese Zeit ist bekannt unter der Überschrift Konstantinische Wende. Kaiser Theodosius, er der Erste, der Große, erklärte 380, 81 nach Christus das Christentum dann zur Staatsreligion. Konstantin bestand allerdings darauf, das Heidentum mit dem gefälschten Christentum zu verbinden, was im Grunde ein Vorläufer der ökumenischen Bewegung ist, die wir seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil ja kennen und die er in meiner augenblicklichen Lesung des Buches von Alle Wege führen nach Rom ja mehr als genug verfolgen könnt. Was daraus entstand, zu der Zeit, Anfang des 4. Jahrhunderts, über wo wir hier sprechen, das war der römische Katholizismus. Als ich im Vatikanischen Tresor war, las ich Briefe von Konstantins Mutter Helena an ihn. Helena nahm die babylonische Art des Christentums an und betete zu Maria. Helena litt um ihren Sohn und verlangte, dass er sein Herz dem, wie sie es nannte, richtigen Gott übergab. Andererseits hatte sie auch Angst vor ihrem Sohn und hielt sich in Jerusalem versteckt. Sie wusste, dass er nach wie vor nicht römisch-katholisch war und immer noch den Sonnengott Sol anbetete. Sie wusste auch um den Befehl Konstantins, alle Gläubigen in Christo, die sich in den Bergen versammelten, um zu überleben, das Wort Gottes zu bewahren, zu töten. Ihr Sohn war ein Antichrist und völlig unter dem Einfluss verführerischer Geister. Im Jahre 337 nach Christus legte er seine königlichen Kleider ab und ließ sich öffentlich taufen. Dem hatte er sich immer widersetzt, und es hätte auch kein Wassertropfen sein Haupt benetzt, wäre es nicht Satans Befehl gewesen. Daraufhin mussten sich auch seine Senatoren und die ganze Armee taufen lassen. Das war ein Moment des Triumphs. Die römisch-katholische Kirche nahm ihren Anfang und war auch gleich sehr erfolgreich. Alles, was sich ihr in den Weg stellte, wurde vernichtet. Und hier werde ich meine Lesung beenden und werde nächstes Mal in Teil 6 des Buches Die Heiligen Väter von Alberto Rivera fortfahren. Bis hierhin, schönen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Ich wünsche euch weiter noch einen schönen Tag. Gott möge euch beschützen, behüten und segnen auf all euren Wegen. Joggler 66 von Stunde der Wahrheit meldet sich ab und sagt Tschüss.